Aids Kranke liegen vor meiner Tür. Große Kinderaugen schreien nach mir. Eiterwunden stinken vor sich hin. Die Not um mich ist schmerzhaft schlimm. Mächtiger Gott, wir warten auf Kraft. Regen im Trocknen, Licht für die Nacht. Mächtiger Heiland, gib uns Leben. Rette Menschen, gib deinen Segen. Hungrige Bäuche schreien nach Brot. Blutiger Durchfall vergrößert die Not. Elende Blicke gemiedener Frauen lassen ins Herz der Gesellschaft schauen. Mächtiger Gott, wir warten auf Kraft. Regen im Trocknen, Licht für die Nacht. Licht für die Nacht. Mächtiger Heiland, gib uns Leben. Menschen, gib deinen Segen. Dunkle Menschen, Zauberbandrum, riechen nach Bier, fallen fast um. Opfern das Letzte, wollen Hilfe sehen, bleiben vom Grab ihrer Ahnen stehen. Mächtiger Gott, wir warten auf Kraft. Regen im Trocknen, Licht für die Nacht. Licht für die Nacht. Mächtiger Heiland, gib uns Leben. Rette Menschen, gib deinen Segen. Haare voll Sand, ein kleines Kind kommt an den Rand. Mächtiger Gott, wir warten auf Kraft. Regen im Trocknen.